Facebook kann sich vor Geld nicht retten. Das hat zwei Gründe. Noch immer wächst das soziale Netzwerk. Erst vor 4 Wochen konnte man am Hauptsitz in Menlo Park verkünden, die 2 Milliarden aktive Mitgliedermarke pro Monat geknackt zu haben. Das sind 17% mehr als noch vor einem Jahr. Zum anderen bietet Facebook Werbeformen, die Rivale Google so nicht im Angebot hat. Das soziale Netzwerk kennt seine Nutzer sehr genau und kann der Werbewirtschaft deshalb maßgeschneiderte Anzeigen für jede erdenkliche Zielgruppe verkaufen. Außerdem macht sich die Strategie von Facebook-Chef Mark Zuckerberg bezahlt. Der hatte Dienste wie die Fotoplattform Instagram oder WhatsApp dazugekauft. Doch statt sie eng mit seiner eigenen Plattform zu verknüpfen, ließ er ihnen Entwicklungsspielraum. Und das zahlt sich jetzt aus. Sowohl die eigene Facebook-Messaging-App als auch der Dienst WhatsApp kommen je auf 1 Milliarde aktive Nutzer pro Monat. Und Instagram verzeichnet eine stark wachsende Nutzerschaft. Noch gibt es in diesen Apps aber keine Werbung. Spannend dürfte deshalb die Frage sein, wann wird das Zuckerberg ändern?